erst gestern in der Nähe der Stadt Kunduz. Diese Region wird immer mehr zum Brennpunkt im deutschen Einsatzgebiet im Norden Afghanistans. Erst vor 2 Wochen waren in dieser Gegend 2 deutsche Soldaten bei Gefechten verletzt worden. Unser Korrespondent Michael Groth kümmert sich im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks um Verteidigungspolitik. Mit ihm bin ich nun verbunden. Herr Groth, guten Morgen. Wie ernst nimmt man es in Berlin, dass die Zahl der Angriffe auf die Bundeswehr zumindest im Raum Kunduz stark zunimmt? Das nimmt man schon sehr ernst, Herr Hertha. Das hat ja eine neue Qualität. Nehmen wir das Gefecht gestern. Das zog sich über mehr als 6 Stunden. Sowas gab es nur meines Wissens nach nur einmal zuvor. Die Taliban hatten ja bislang so eher eine Hit-and-Run-Strategie und nun bleiben sie, nun kämpfen sie. Sie haben auch eine bessere Strategie. Sie sind offenkundig auch nicht ganz schlecht ausgerüstet. Also das wird sehr ernst genommen und man reagiert bei der Bundesregierung im Verteidigungsministerium natürlich damit, dass man versucht, auch der Bundeswehr die bestmögliche Ausrüstung zu liefern und vor allen Dingen, dass man bekräftigt, die Bundeswehr, die deutschen Soldaten halten dagegen. Also sie ziehen sich nicht zurück, sie schießen zurück und wenn es denn sein muss, töten sie die Taliban. Sind die 3 Bundeswehrsoldaten gestern direkt in einem Gefecht ums Leben gekommen? Es gab eine Mitteilung der NATO in Kabul, nachdem das nach dem Gefecht stattgefunden haben soll und eher ein Verkehrsunfall war. Naja, also diese Mitteilung muss man schon ein bisschen leider in den Bereich der Lächerlichkeit ziehen. Die 3 Soldaten sind in der Tat verunglückt in einem Fuchspanzer, aber das war eine Folge des Gefechtes und das Gefecht zog sich, ich sagte es bereits, über Stunden, also auch weit lange nachdem diese Soldaten zu Tode gekommen sind, gefallen sind, hin. Also das war ein Ausweichmanöver, man fuhr in sehr schneller Geschwindigkeit rückwärts. Der Fuchspanzerwagen stürzte rücklings in ein Flussbett und da sind die Soldaten dann ertrunken. Also dieses als Verkehrsunfall zu bezeichnen, ist schon nahezu zynisch. Soweit mir bekannt, fordert die Bundeswehr in Afghanistan in letzter Zeit häufiger Luftunterstützung der Alliierten. Anders geht es offenbar nicht mehr. Ist das auch ein schlechtes Zeichen? Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, zumal diese Luftunterstützung bislang immer von den Alliierten, sprich den Amerikanern, kommen muss. Die Bundeswehr selbst ist nicht in der Lage, diese zu leisten. Auch das ist ein Ärgernis. Die Bundesregierung versucht beispielsweise, die Tiger-Kampfhubschrauber schneller zu bekommen. Das wäre ein Instrument, das im Raum Kunduz vor allen Dingen sehr helfen würde. Bislang ist man auf die Unterstützung amerikanischer Kampfflugzeuge angewiesen, die dann immer aus dem Stützpunkt Bagram angeflogen kommen. Die Amerikaner haben in Afghanistan nicht den allerbesten Ruf. Besteht hier die Gefahr, dass die Deutschen sozusagen ins Fahrwasser der Amerikaner geraten durch diese Unterstützer? Das ist natürlich eine Sorge. Wir kennen diese berühmten sogenannten Kollateralschäden. Bislang, und man hat schon mehrfach amerikanische Unterstützung im Norden angefordert, bislang ist das meines Wissens noch nicht passiert. Aber es kann natürlich immer passieren und das würde selbstverständlich dann auf die deutschen Truppen zurückfallen. Auch dies ist ein Grund, warum man sich lieber auf eigene Luftunterstützung verlassen möchte. Die Hubschrauber haben Sie schon erwähnt, die man da braucht oder bräuchte. Es gab auch mal Überlegungen im Zusammenhang mit der schnellen Eingreiftruppe, ganz am Anfang Planungen, vielleicht auch Kampfbomber nach Afghanistan zu verlegen. Leben diese Überlegungen wieder auf nach Ihren Informationen? Davon ist im Moment nicht die Rede. Generell gilt, das Verteidigungsministerium bemüht sich, auf die Anfragen der Soldaten, des Befehlshabers am Ort zu reagieren. Aber dieser Kampfbombereinsatz ist im Moment nicht vorgesehen. Gibt es am Boden Überlegungen, wie man noch einen besseren Schutz vorsehen kann, etwa durch modernere Fahrzeuge? Ja, da wird immer dran gearbeitet. Es geht vor allen Dingen um die gepanzerten Fahrzeuge Fuchs und Dingo. Dingo ist ein Transportfahrzeug. Das sollte besser bewaffnet werden, weil wir eben leider immer damit rechnen müssen, dass die Bundeswehr Patrouillen, die natürlich nach wie vor heraus aus dem Lager sollen, zu jeder Zeit angegriffen werden, sich dann wehren müssen. Dieses ist bislang von einem Dingo relativ schlecht möglich. Im Inland, hier in Deutschland heißt es immer wieder, im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen bestehe eine erhöhte Anschlagsgefahr. Die Zunahme der Angriffe in Afghanistan, kann man die auch im Zusammenhang mit politischen Ereignissen ganz im Allgemeinen, wie zum Beispiel den Bundestagswahlen, sehen? Naja, die ganze Auseinandersetzung dort ist natürlich auch ein Propagandakampf, und die Taliban und die mit ihnen verbündeten Gruppen wissen genau, wie die Lage hier in Deutschland und in anderen Staaten der Alliierten diskutiert wird. Und es ist leider immer so, dass zumindest der Versuch unternommen wird, vor Abstimmungen, vor Wahlen den Druck zu erhöhen, damit mutmaßlich einen Druck auf die jeweiligen Länder auszuüben, der sich dann in Wahlergebnissen niederschlagen soll. Bislang hat das in Deutschland, muss man sagen, ja nicht funktioniert. Und ich sehe eigentlich auch nicht, dass es diesmal wirklich funktionieren kann. Allerdings, das muss man auch sagen, wir wissen, dass der Einsatz in Afghanistan in der deutschen Bevölkerung ja sehr, sehr stark umstritten ist. Michael Groth, Hauptstadtkorrespondent des